Der Keyboarder Joe Bartmus Flow Motion heißt sein neues Album. Einige Titel daraus hören wir hier in dieser Fazitstunde, eben der Titel Human. Über zwei neue Filme wollen wir jetzt sprechen, die in den Kinos in dieser Woche anlaufen. Zunächst zu einem bildgewaltigen Dokumentarfilm The Act of Killing von Joshua Oppenheimer. Er erzählt die unglaubliche Geschichte von Massenmördern, die ihre Morde nachspielen. Der Schauplatz Indonesien. Anke Lewicke, wie ist denn dieser Film entstanden? Ja, der Regisseur selbst ist jüdischer Abstammung und seine Familie wurde teilweise eben umgebracht. Deshalb gab es dieses persönliche Interesse, einen anderen Massenmord zu verfolgen. Er ist nach Indonesien gefahren. Er wollte eigentlich mit den Opfern sprechen, aber wann immer er versucht hat, in Kontakt zu kommen, hat er mitbekommen, dass es einen Druck gibt, dass diese Menschen nicht sprechen dürfen, nicht sprechen können. Auch er wurde bedroht. Und deshalb ist es dann letztlich doch ein Film über Täter geworden, die er vor die Kamera holt. Wir haben einen kurzen O-Ton vorbereitet von Joshua Oppenheimer. Da erklärt er das selbstverständlich, das sonderbare Selbstbewusstsein dieser indonesischen Mörder. I don't think actually it turns out that they're proud of what they've done. That's maybe one of the big discoveries of the film. Also ich glaube nicht, dass diese Täter stolz sind auf das, was sie getan haben. Das war für mich auch die große Entdeckung. Normalerweise, wenn man Täter in Dokumentarfilmen sieht, dann streiten sie entweder alles ab oder sie schämen sich. Und das hat damit zu tun, dass man normalerweise nur solche Leute in Dokumentarfilmen sieht, wenn sie keine Macht mehr haben. In diesem Fall hier sind es ja Täter, die an Völkermorden, an Massakern beteiligt waren, aber immer an der Macht geblieben sind. Und praktisch niemals zugegeben haben, dass das, was sie getan haben, eigentlich falsch war. Also die Lügen, die sie sich selber zurechtgelegt haben, diese Rechtfertigung, mit denen sie ihre Taten entschuldigen, auch die Lügen, die einen Einfluss auf die Gesellschaft und auf die Diskussion haben, das ist das, was man hier in diesem Film eben untersuchen kann. Der Regisseur Oppenheimer. Also die Täter, wir haben es gehört, haben überhaupt kein Unrechtsbewusstsein. Was erfährt man denn über die und was erfährt man insgesamt eigentlich über die indonesische Gesellschaft? Ja, ich würde erstmal sagen, dass diese Täter gar keine Haltung haben und das ist erstmal schon erschreckend genug. Und zwar bekommt man das mit, weil eigentlich gibt er diesen ja eine ungeheuerliche Bühne. Er sagt ihnen ja, bitte stellt doch eure Verbrechen nach. Und die werfen sich dann richtig rein, die inszenieren sich auch wie Kinostars und alles, vergleichen sich damit und sagen zum Beispiel, wir haben eben gemordet wie die Mafia-Bosse. Und dann machen sie das eben nach mit so Drahtseilen, wo sie die Menschen eben mit erwürgt haben und sagen, das war eben weniger blutig, Blut hat immer gestunken, das war besser, die Menschen so umzubringen. Und wenn sie das so erzählen, so ganz nüchtern oder eher beiläufig, ist es natürlich erstmal für den Zuschauer eine ganz andere Erfahrung, als wenn, wie man normalerweise bei einem Dokumentarfilm mit Archivaufnahmen arbeitet oder mit Zahlen, Fakten. Also es wurden ja 1965 von den Paramilitärs über 1 Million vermeintlicher Kommunisten umgebracht. Aber so Zahlen sagen einem gar nichts. Aber wenn die Leute das dann mit ihren eigenen Worten nacherzählen, dann schimmert durch diese Nachinszenierung wirklich immer die Wirklichkeit durch. Das ist ein ganz interessanter Effekt. Und der andere ist, je mehr sie das nachspielen, dass sie sich auf einmal wirklich auch fragen, was haben wir da eigentlich gemacht? Also ein Gefühl, für eine Ahnung bekommen für ihre Verbrechen. Also man sieht dann eben einen dieser Massenmörder, der zeigt dann den Film, den er gedreht hat, seinem Enkel. Und auf einmal erzählt er von den Geistern, die ihm heimsuchen. Also es ist wirklich so, dass durch diesen Dokumentarfilm die Leichen im Keller dieser Männer lebendig werden. Funktioniert das insgesamt? Ich meine, das ist eine Erfahrung, die man so natürlich noch nicht gemacht hat und auch nicht erwartet in so einem Dokumentarfilm. Ja, es funktioniert insgesamt. Ich finde es manchmal so ein bisschen bedenklich, weil bei manchen dieser Nachinszenierungen kommen Kinder mit vor und die Kinder können das gar nicht einordnen, wenn dann auf einmal ihre Eltern bedroht werden. Da kommt dann so eine Angst von den Kindern hoch. Da hätte ich mich gefragt, ob die Kinder bei der Nachinszenierung, ob man die nicht hätte vorlassen können. Ansonsten finde ich das wirklich einen sehr aufschlussreichen Film, weil er einfach auch Einblick in ein Land gibt, wo einfach klar wird, diese Männer sind immer noch an der Macht. Diese Verbrechen wurden nie wie bei uns zum Beispiel mit 68 aufgearbeitet. Da tun sich wirklich Abgründe auf und das erzählt der Film eben beiläufig alles mit. Also es geht wirklich um dieses komplexe Thema politischer Massenmord. Massenmord und eben das persönliche Unrechtsbewusstsein. The Act of Killing von Joshua Oppenheimer. Morgen wird der Regisseur zu Gast sein hier im Deutschlandradio Kultur im Radiofeuilleton um 15 Uhr. Nun zum rumänischen Regisseur Christian Mungiu. Bei den Filmfestspielen in Cannes wurde sein Film 4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. Dieser Film lieferte einen Einblick in den Alltag der Diktatur. In welchen Alltag nimmt uns denn der Regisseur jetzt mit in seinem neuen Film Jenseits der Hügel? Ja, Jenseits der Hügel deutet es ja schon ein bisschen an. Das ist eben ein Ort jenseits des Lebens. Es geht hier um ein Kloster und der Film basiert auf einem wahren Fall, der sich 2005 ereignet hat. Und zwar geht es wirklich um einen Exorzismus mit tödlichem Ausgang. Es geht um eine junge Frau namens Alina, die war kurze Zeit in Deutschland, kommt zurück. Sie möchte ihre Freundin auch nach Deutschland holen. Die beiden sind zusammen in ein Waisenhaus aufgewachsen und diese Freundin lebt aber mittlerweile in einem Kloster, weil sie nur dort im Kloster Rückhalt findet. Und diese Freundin bittet sie, auch im Kloster zu bleiben, weil sie spürt, dass diese Alina in Deutschland doch keine Chancen hat. Und der Abt sieht in dieser fremden Frau von Anfang an eine Bedrohung. Jetzt ist es tatsächlich so, dass sie mit der Enge des Klosters nicht klarkommt, dass sie Depressionen bekommt. Und diese Depression wird eben von den ganzen anderen Nonnen als teuflische Besessenheit erlebt. Und tatsächlich kommt dann der Exorzismus. Man fühlt sich wirklich wie im tiefsten Mittelalter. Und anhand dieses Falls wirft der Film eben diese Fragen auf, was ist Nächstenliebe heute? Darf man Religion wortwörtlich lesen? Und was heißt es eigentlich heute in Rumänien, Christ oder Christin zu sein? Dieser Film ist auch in Cannes gelaufen und die Darstellerinnen, die wurden ausgezeichnet und auch das Drehbuch wurde ausgezeichnet. Sind das die Stärken des Films? Ich hätte ja die Regie ausgezeichnet, weil jede Einstellung in diesem Film ist durchdacht. Also man muss sich den Film vorstellen wie eine sachliche Chronik. Also er hat diesen Tonfall, dieser Regisseur will nicht werten, er will auch den Zuschauer nicht manipulieren. Deshalb geht er mit der Kamera immer zurück. Das sind sehr streng choreografierte Bilder und diese Strenge fängt einfach eben auch die Strenge des klösterlichen Lebens ein und man spürt eben, dass Alina da gar nicht reinpasst, schon bildlich nicht. Also sie beugt sich eben schon beim Beten anders. Das kriegt man alles ganz gut mit. Und gleichzeitig gibt es auch ganz lange Einstellungen, sodass man mitbekommt, wie eben diese Gefühle hochkochen gegen diese junge Frau. Und dann springt der Film eben ganz nah dran an die Gesichter. Dann sieht man Wut, Hass und Angst. Ja, und insgesamt ist das eben ein Film, wo man sieht, wie Glaube in Aberglaube umschlägt. Jenseits der Hügel des rumänischen Regisseurs Christian Mungiu. 2 Filme, die in dieser Woche neu in die Kinos kommen. Danke, Anke Lebeke.